Natalia, ich habe eine Bangigkeit in mir, ich traue mich gar nicht herein. Aber Courage, Mamsell Thekla. Warten Sie einen Augenblick, ich bringe Ihnen den Schnofel. Oder wenn ich den nicht finde, jemand anderes. Oh nein, Mamsell Sali, nur den Schnofel, niemand anderen. Der gute Mensch nimmt sie meiner so herzlich an. Und er hat mir wichtige Aufschlüsse versprochen. Sollte er etwa gar ein Mittel gefunden haben, die Rechtfertigung meines Vaters? Oh Gott, ich traue mich gar nicht zu hoffen auf sein Glück. Thekla, Unglückliche, du rennst in dein Verderben. Die Rachegöttin ist da. Herr von Kiegel, wer? Lauf mal auf und davon, das ist das Gescheiteste. Zu spät. Sie ist in der schrecklichsten Stimmung. Aber ich schütze Ihnen gegen den ersten Anfall Ihrer Wut. Mamsell Thekla, ich habe mich in der Aufwallung meines Zornes zu Äußerungen hinreißen lassen, die ich von ganzem Herzen bereue. Gnädige Frau. Giegel. Schnofern. Ich habe mich genau um Sie erkundigt und erkannt, wie sehr ich Ihnen Unrecht getan habe. Lassen Sie mich jetzt, um es gut zu machen, Ihre aufrichtigste Freundin, Ihre eifrigste Beschützerin sein. Thekla, liebe Thekla. Jetzt erzählen Sie mal, wie das alles war. Ja, also an dem verhängnisvollen Abend habe ich meinen Vater besucht und auf einmal sagt er, ich habe was vergessen in der Schreibstube, komm gleich wieder zurück und geht fort. Nach einer Viertelstunde kommt er wieder, totenblass und singt mit den Worten, Thekla, ich bin verloren in einen Sessel. Wie er sich erholt hat, sagt er, die Kasse vom Herrn von Kautz ist erbrochen und ausgeraubt und auf niemand kann der Verdacht kommen als auf mich. Man wird mich verhaften, ich komme in Untersuchung, ich habe nichts, was mich rechtfertigen kann, mir bleibt kein anderer Ausweg als die Flucht. Er ist fort und erst nach einiger Zeit hat er mir geschrieben, unter welchem Namen und wo er verborgen lebt, wie er lebt. Das können Sie sich denken, denn er hat nichts als das Wenige, was ich ihm schicken kann. Armes Kind. Frau von Erbsenstein, habe ich mich nicht für ein gutes Geschöpf interessiert? Nee. Ich bin so fest überzeugt, dass Ihr Vater unschuldig ist. Ja, wie, aber der Welt ist beweisen. Ich brauche keine Welt. Ich heirate Sie und wenn auch Ihr Vater nicht unschuldig wäre. Ihr Vater ist ja Majorän und kann folglich schnipfen, was er will. Der Herr Schnofferl hat mir versprochen, heute wichtige Entdeckungen. Schnofferl, haben Sie was getan in der Sache? Das könnt Sie wieder heben in meiner Freundschaft. Ich war heute Vormittag bei dem Mann, der Näheres um die Sache wissen muss. Bin aber zu spät gekommen. Ah. Ein ältlicher Mann war heute in der Früh dort, hat 2 Stunden mit ihm gesprochen. Auf das ist er abgereist und kein Mensch weiß, wohin. Also zu spät kommen. Natürlich, früher hat heute ein viel beschäftigter Geschäftsmann wichtigere Sachen zu tun gehabt. Adieu, Herr Schnofferl, das war Ihr Gnadenstoß. Kommen Sie mit mir, meine Liebe. Giegel, schauen Sie, dass mein Wagen vorfährt. Ja, wir bitte. Werden schon Leute finden, die sich um Ihre Sache tätig annehmen sollen. Ach, wie diese Frau mich in den Schlamm der Vernichtung schleudert und umtritt auf mir, das ist arg. Da ist ja jedes Wort ein moralisches Vitriol. Mein Inneres zerfällt wie Zunder. Ich trag meine Seele im Schnupftierchen hinaus. So verkannt zu werden, ich. Du, Schnofferl, geh, dann nimm die Brieftaschen. Ich hab's von der Rosalie zum Aufheben. Eigentlich gehört's, glaube ich, der Sabine. Die Brieftaschen der Sabine? Na ja, verstehst du nicht Deutsch? Jetzt muss ich wegen die Wagen schauen. Merkwürdig, diese Brieftaschen ist von der Sabine? Das ist doch kein Damenportfolio. Diese Brieftaschen ist offenbar männlichen Geschlechts. Töig, wie kommt die dazu? Na, eigentlich geht's mir ja nichts an. Ich muss aber doch hineinschauen. Den Namen des Eigentümers möchte ich doch vor allem. Warte, da ist ein Brief. Ein offener Brief. Oder wenn man die Adresse. Wo? An Herrn Käfer? Ja, ist denn das möglich? An Herrn Käfer? Die Unterschrift? Na, keine da. Macht nichts. Da muss die Sabine Auskunft wissen. Was steht denn da in dem Brief? Ich werde da Ja, was wäre denn das? Teufel hinein! Triumph! Triumph! Giegel, Mamsell Thekla! Frau von Erbsenstein, Triumph! Mamsell Giegel, muss ich Thekla, Triumph! Die Wagen sind bestellt. Giegel, Triumph, schrei Triumph, Giegel, ich bitte dich. Triumph! Wegen was denn? Was ist denn geschehen? Gnädige Frau, Mamsell Thekla, ich bitte Sie um alles in der Welt, schreien Sie Triumph! Wieso, werden Sie jetzt gescheit werden oder nicht? Thekla! Die Ehre Ihres Vaters ist gerettet. Wär's möglich? Ich habe einen Brief entdeckt, der seine Unschuld sonnenklar beweist. Hören Sie zu. Lieber Käfer, heute muss noch die Sache geschehen. Ich bin auf ein paar Tage aufs Land, um jede Idee von mir abzulenken. Der alte Stimmer geht täglich um 7 Uhr aus der Schreibstube. 7:30 ist also die beste Stunde. Die Schlüssel zur Vortür und die Zimmer hast du. Du brichst die Kasse auf, wie verabredet, bringst mir heute noch den Inhalt derselben, nachdem du dir deine Belohnung von 200 Dukaten abgezogen. Und die Komödie ist in Ordnung. Das ist ein Einbruch durch die dritte Hand und der nennt das eine Komödie. Von wem ist denn der Brief? Keine Unterschrift, aber wir kommen schon drauf. Also lassen Sie mich sehen, wenn wir die Schrift erkennen können. Um Himmels Willen, das ist meinem Onkel seine Schrift. Was sagen Sie? Nichts, ich kenne die Schrift nicht. Na freilich, wie soll euer Gnaden an jeden Halunken seine Schrift kennen? Ich kenne sie auch nicht, aber nur Geduld. Wir kommen schon auf den Grund. Nein, also, erlauben ja, Sie mir, das ist doch das keine ist, Sache, um einen Spaß zu machen, aber meine Damen. So seien Sie nicht so kindisch. Sie werden Ihre Brieftasche gleich wieder kriegen. Wo ist denn Kautzke die Brieftaschen? Na, wo ist denn das? Sterin, Wachs, Kerzen, Licht, was mir aufgeht. Wie ich Ihnen sag, ich habe die Brieftaschen der Rosalie gegeben. Und die Rosalie? Ich hab's dem Herrn von Giel gegeben. Also, Giel, heraus damit. Ich hab's dem Schnofel aufzuheben gegeben. Dem Schnofel? Herr Schnofel, haben Sie die Güte, meine Brieftaschen? Gleich, es pressiert ja nicht. Wissen Sie, Herr von Kautz, dass Ihr Landhaus wirklich eine charmante Lage hat? Ja. Aber diese herrliche Luft mitten im Sommer so kühl und gar nicht schwül. Ich begreife nicht, warum Sie so schwitzen. Ich begreife es selber nicht, aber geben Sie mir doch jetzt die... Sehen Sie diesen Brief? Schnofel. Diese Handschrift ist Ihnen ohne Zweifel bekannt. Schnofel, Sie werden doch nicht... Sie haben sich durch die dritte Hand selbst beraubt, um einen Vorwand zu haben, sich arm zu stellen und Ihren Seitenverwandten den Erbschaftsanteil nur ziehzahlweise hinauszuzahlen. Eine unglückliche Spekulation. Ja, jetzt der Herr von Kautz. Ja. Mir sehr angenehm, dass Zeugen vorhanden sind. Zeugen, die Sache gewiss in alle Weltgegenden verbreiten werden. Schnuffel, ich bitte. Der Vater von diesem armen Mädel hier war unschuldig im Verdacht. Seine Ehre ist unbefleckt wie der Tag. Niemand kann daran zweifeln, denn der Herr von Kautz ist gar nicht bestohlen worden. Ich bin überglücklich. Thekla. Um Himmels Willen, Schnuffel, tun Sie unserem Haus die Schande nicht an. Ich bin seine Nichte. Gerechtigkeit ist das Erste, Frau von Erbsenstein. Strenge Gerechtigkeit. Das Geld nämlich hat der Herr von Kautz... Wollen Sie mich unglücklich machen? Das Geld hat der Herr von Kautz nur verlegt. Was verlegt? Sehen Sie, an seinem verlegenen Gesicht sieht man's, dass das Ganze nur verlegt war. Soeben hat er mir angezeigt, dass er in dieser Brieftasche alles wiedergefunden. Da haben Sie es. Den Brief behalte ich aber noch. Kurios, wir haben sie doch durchsucht. Ja, es muss ganz ein verborgenes Fach sein. Schnuffel, Sie sind ein Engel. Herr von Kautz, jetzt kommen aber erst die Bedingungen, unter denen ich schweigen und Ihnen auch den Brief zurückgeben will. Schön, Herr von Kautz, schön, das macht Ihnen Ehre. Der Herr von Kautz versichert mir soeben, dass er seinen Seitenverwandten ihren ganzen Erbschaftsanteil sogleich samt 6%igen Zinsen für die Zeit, in der das Geld verlegt war, herauszahlen wird. Mir zahlt er ebenfalls meine 3000 Gulden, na, das versteht sich von selbst. Übrigens, das ist alles nur Schuldigkeit. Jetzt kommt aber erst das Edle. Was denn noch? Der Tochter des Mannes, der unschuldig im Verdacht war, schenkt er 10.000 Gulden zur Aussteuer. Verdammt. Ihrem Vater aber, der am meisten bei der Geschichte gelitten, 15.000 Gulden als Entschädigung für ausgestandenes Ungemach. Verfluchter Kerl. Und das ist schön, Herr von Kautz, wirklich schön. Und extra noch... Ja, ist denn noch nicht genug? Extra noch, weil sich die Sache so glücklich ausgestaltet hat, schenkt er 10.000 Gulden an die Armen. Mensch, jene, du ruinierst mich. Edler Mann, du rührst mich. Wenn's ein Wort reden, sag ich 15.000 Gulden. Ich habe ihnen ja in der Hand. Über alles dieses wird der Herr von Kautz noch in dieser Stunde die nötigen Dokumente ausstellen. Dann kriegen Sie einen Brief. Ich bin neugierig, weil der Herr von Kautz heute seinen großmütigen Tag hat, wie er sich bei seinen Freundinnen einstellen wird. Ihr seid schuld an allem. Was? Ja, was wäre denn da? Also meiner Söhne. Wirklich, wie kommt ich höre die Stimme von meiner Schwester oder wem? Ja, Bruder, was ist denn mit dir? Ich bin sällig, oder wie? Ich habe einen Rausch, oder was? Komm, Bruder, kommt's, Mädeln, adieu. Adieu, adieu, Bussi, Bussi, Herr von Kautz, oder wie? Oder was? Lieber Schnuffel, wie soll ich Sie für Ihr schonendes Benehmen lohnen? Durch einen gnädigen Blick, wenn Sie einen bei der Hand haben. Na, ich habe einen, wie ich glaube, Ihnen angenehmeren Lohn bei der Hand. Die Hand selbst, wenn Sie es wollen. Frau von Erbsenstein, ist das Ihr Ernst? Mein völliger Ernst. Oh, so zerschmettert Ihr Kniescheiben. Stürz nieder, Winkelagent, vor dieser Frau. So eine Seligkeit kann der Mensch nicht als ein Stehender ertragen. Ich kniee und ich küsse die Hand. Jetzt kommt der Kerl noch in meine Familie hinein. Alles ist schön worden und gut, meine Herrschaften, denn...